Ja, hallo, hallo. Ich hoffe, ihr seid nicht so müde wie ich. Warum ich müde bin, ist ganz klar. Ich war bis heute Morgen unterwegs in Göttingen an der Uni. Da gab es nämlich die Silvesterparty von HR3. Rund 10.000 Leute haben gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Wir hatten 4 Bühnen aufgebaut. Eine Oldie-Bühne mit Oldmaster Freimann. An der Hauptbühne waren Matthias Münch zugange mit Thomas Koschwitz und Frank Seidel. Dann gab es noch eine Live-Bühne mit Roger Chapman, der da gespielt hatte, Rudolf Rock und die Schocker und noch ein paar andere Schocker. Und dann gab es natürlich die Club-Night-Bühne. Dort haben wir aufgenommen, was ihr jetzt in den nächsten 3 Stunden hört, in der Reihenfolge ihres Auftretens. Sven Feld, DJ Armin aus Kassel und DJ Doug. Und Sven Feld, der hat den Anfang gemacht und hat die betuliche Göttinger Uni gleich in ein Tollhaus verwandelt. Wie, das hört ihr jetzt. Also hier spricht der Sven auf der HR3 Club Night Bühne. Einen schönen guten Abend. Und los geht's hier. Und nicht rumstehen, tanzen. We'll be right back. Are you ready? Are you ready? Göttingen, yeah! Göttingen. Happy New Year! Das dauert noch ein bisschen. Are you ready for Resistance Day? 3 Club Night. Are you ready? Thank you. to party! The Gatorades! Coming up and down with me, DJ Armin for you. HR3, Club Night! Ja, da ging er hin, Sven Fett, gestern Abend bei der HR3 Club Night während der Silvesterparty in Göttingen in der Uni. Und danach gab es ein Fastheim-Spiel für DJ Armin. DJ Armin, nicht aus Göttingen, aber aus Kassel. Und vielleicht kennt ihr ihn aus der Open Club Night im August hier auf HR3. HR3 Club Night noch bis Mitternacht am 1. Januar 1994 mit DJ Armin, gestern Abend live in Göttingen. DJ Armin aus Kassel, heute hier in der HR3 Club Night Party in Göttingen zu Silvester. Kurzes Statement von mir, 30 Jahre alt, ich seit circa 7 Jahren im Geschäft, zurzeit arbeitslos, nicht zu fassen, aber trotzdem voll drauf auf der Techno-Session heute hier in Göttingen. Soweit DJ Armin aus Kassel und in Kassel bleiben wir auch für einen Moment. 22:03, HR3 mit dem Radioservice A7, Kassel Richtung Hannover zwischen Derneburg und Hildesheim. Fahrbahnsperrung wegen Bergungsarbeiten, dadurch 3 Kilometer Stau. Umleitung ab Derneburg über die U25. Und in den Höhenlagen von Mittelhessen, Straßenglätte durch überfrierende Nässe. We'll be right back. etwas, auf das ihr so lange gewartet habt. geht's. The Gatorades. Thank you.

Lass den Zug abfahren. Ins Technoland. DJ Armin aus Kassel, live aufgenommen gestern Abend bei der H3 Silvesterparty in Göttingen an der Uni. Und Armin wird hier noch zugange sein bis kurz vor 11 und danach noch bis Mitternacht DJ Duck in der H3 Club Night. 22 Uhr und 30 Minuten H3 Radioservice A7 Kassel Richtung Hannover zwischen Derneburg und Hildesheim. Fahrbahnsperrung wegen Bergungsarbeiten, 3 Kilometer Stau, Umleitung ab Derneburg über die U25. Und in den Höhenlagen von Nord- und Mittelhessen Straßenglätte durch Schneefall und überfrierende Nässe. In Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern gebietsweise Behinderungen durch Straßenglätte. We'll be right back.

Thank you. auf euch! Leute. Lass es wieder schneller werden. Lasst uns feiern. waschen eure Hände. Euch gehört die Zukunft. Uns gehört die Zukunft. We'll be right back.

follow me, follow me. Follow me.